Pakpongju, Kabinettsvorsitzender der TVRK, besuchte das Vereinigte Automobilwerk Sungri. Bei der Besichtigung verschiedener Orte des Werkes informierte er sich konkret über die Produktion. Bei einer Besprechung im Werk wurden die Maßnahmen zur Lösung der Fragen bei der Serienproduktion des neuen Lastkraftwagens getroffen. Ferner suchte er das Motorenwerk Suncheon und die Strumpffabrik Pyongyang auf und besprach dort die Fragen über die weitere Verbesserung des Produktionsprozesses für Serienherstellung der Motoren der neuen Traktoren und die Erhöhung der Qualität der Strümpfe nach dem Geschmack und der Forderung des Volkes.